Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Wir haben heute den 18. Januar 2014. Als erstes nochmal ein paar Tipps, wo man einen eigenen Podcast hosten kann. Das Internetarchiv hatte ich in einer letzten Sendung schon mal erwähnt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Audiodateien über Audioboo anzubieten, bei Libsyn anzubieten, über podcaster.de, einen deutschen Anbieter, oder über Soundcloud. Die meisten Anbieter bieten ein kostenloses Paket an, um das Ganze auszuprobieren. Und dann habt ihr die Möglichkeit, je nach Größe und Länge eurer Podcasts pro Monat ein entsprechendes anderes Paket auszuwählen. Als Hardware-Tipp habe ich heute den HD PVR Rocket für euch. Das Ganze ist von Hopoge, ein portabler Standalone HD Game Recorder, der über USB mit Strom versorgt wird. Ideal, um Gameplay von der Xbox, PlayStation, Wii, Wii U oder vom PC aufzunehmen. Aufgenommen wird in H264 mit bis zu 1080p über HDMI und über Component. Mit integriert ist ein Mikrofonmixer. Ihr könnt also ein Mikrofon anschließen, um euer Gameplay direkt zu kommentieren. Neben dem portablen Einsatz kann das Gerät aber auch direkt an den PC angeschlossen werden, um es dort als Aufnahmegerät zu verwenden. Jetzt etwas aus der Lightroom-Gerüchteküche. Seit Jahren hoffen Fotoenthusiasten, dass es Lightroom auch für das iPad gibt, um eben Fotos ohne Probleme auch unterwegs zu kategorisieren und nachzubearbeiten. Jetzt scheint eine versehentliche Veröffentlichung im Adobe Shop darauf hinzuweisen, dass es bald eine Version geben wird. Jetzt habe ich ein paar DNS-Server-Alternativen für euch. DNS-Server werden normalerweise von eurem Internetanbieter zur Verfügung gestellt. Und die Hauptaufgabe von einem DNS-Server ist, dass die Namensauflösung der Domain in IP-Adressen zuverlässig und sauber zugeordnet wird. Neben der erhöhten Namensauflösung bieten viele der alternativen Anbieter auch erweiterte Sicherheitsmaßnahmen an. Google bietet zum Beispiel seit 2009 sein Public DNS an. Dann gibt es zum Beispiel Open DNS. Hier hat man auch die Möglichkeit, viele externe Seiten direkt zu blocken. Interessant für den geschäftlichen Einsatz, aber auch zum Schutz von Kindern. Wie das Ganze funktioniert, wird ausführlich auf den Seiten erklärt. Mein Game-Tipp heute richtet sich an alle Fans von Plants vs. Zombies. Und zwar erscheint am 27.02. die Version Warfare für die Xbox 360 und die Xbox One. Das war's wieder zur heutigen Folge. Schaut bei Facebook, Twitter, Google Plus vorbei, abonniert uns auf YouTube und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.